Zum 71. Gründungstag des Kim Il-sung-istisch Kim Jong-il-istischen Jugendverbandes gab es am 17. Januar im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang einen Auftritt der zentralen künstlerischen Propagandagruppe des Jugendverbandes unter dem Motto »Immer geradeaus, vorwärts unter der Führung der Partei«. Die Aufführenden besangen, dass unter der Führung von Kim Jong-un die Geschichte der Gewichtlegung auf die Jugend und der Liebe zur Jugend von Kim Il-sung und Kim Jong-il ewig fortgehen würde. Die Funktionäre des Jugendverbandes und die Jugendlichen und Studenten sahen sich den Auftritt an.